Am Abend ist Kolja müde. Die Beine sind schwer und die Füße tun weh. Aber das Training war gut und der Trainer war auch okay. Er schreibt noch eine SMS an Paul. Morgen kaufe ich neue Fußballschuhe. Super, das nächste Training ist am Donnerstag, wieder um 4.